haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der neue Einstein. Es war mitten in der Nacht. Ich lag unter meinem Schreibtisch in meinem kleinen Büro und schlief. Ich hatte schon immer Mühe, Arbeit und Privatleben voneinander zu trennen, vor allem wenn ich müde war. Nichts deutete darauf hin, dass sich in dieser Nacht noch etwas Besonderes ereignen würde. Es war gegen 9 Uhr, eine Zeit, in der ich normalerweise in eine Phase des intensiven Träumens rutsche, als ich in meinem Traum plötzlich ein Klopfen wahrnahm. Ich erwachte. Es klopfte noch immer. Dann öffnete sich die Tür und ein Mann mit schweren Schuhen betrat mein Büro. Entschuldigen Sie, ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Im Liegen geht es mir meistens sehr gut. Die wirklichen Probleme kommen ja in der Regel erst auf einen zu, wenn man steht. Sie sehen aber nicht sehr gesund aus. Warten Sie ab, bis ich geschminkt bin. Soll ich Ihnen vielleicht einen Kräutertee machen? Ich habe immer ein paar Kräuter bei mir. Die dürfen Sie auch ruhig bei sich behalten. Ich bevorzuge um diese Zeit Kaffee. Möchten Sie auch einen? Ja, gerne. Ist doch schon eine Weile her seit dem Frühstück. Jetzt könnte ich gut wieder einen vertragen. Wie spät ist es eigentlich? 9:30. Der halbe Morgen ist schon wieder rum. Ist aber auch ein ganz schöner Weg bis in die Stadt rein. Woher kommen Sie denn? Ich komme vom Land. Moser ist mein Name. Bin Bauer. Er gab mir seine Hand und drückte die meine. Es tat höllisch weh. Ich löste mich von seinem Griff und startete die Kaffeemaschine. Dann betrachtete ich den Mann ein wenig. Bauern sieht unsereins sonst nur noch in Werbespots für Käse oder im Volkskundemuseum. Er war so eine Mischung aus Ackerfurche und Hightech-Stall. Der Kaffee blubberte und der Bauer plapperte. Ich habe unter anderem eine Schweinemast. Unser Betrieb ist bekannt für tiergerechte Haltung. Mein Vater hat schon immer gesagt, man muss auch mit den Tieren reden. Die verstehen schon, ob man es gut mit ihnen meint. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich spreche auch gerne mit Tieren. Da hat man immer das Gefühl, verstanden zu werden. Am liebsten rede ich mit Eichhörnchen. Also wissen Sie, mit Eichhörnchen habe ich keine große Erfahrung. Aber mit Schweinen, ja, mit Schweinen, da bin ich Fachmann. Sie sollten mal den Einstein hören, der ist nämlich wirklich intelligent. Ich glaube, das bezweifelt auch gar niemand. Einstein war wirklich ein toller Kerl. Mich würde mal interessieren, wie man in einem gekrümmten Raum aufrecht gehen kann. Das hat er nämlich nie richtig beantwortet. Einstein ist ein Schwein. Und um mir das zu sagen, wecken Sie mich mitten in der Nacht? Ich wollte ja bloß sagen, dass der Einstein eines meiner Schweine ist. Was denn? Ein Fall von Reinkarnation? Einstein als Schwein wiedergeboren? Ich habe das Schwein nur so getauft, weil es nämlich sprechen kann. Ein sprechendes Schwein? Haben Sie etwa mit den Genen rumgespielt? Nein, nein, ich habe ihm das beigebracht. Interessant. Und wozu benötigen Sie jetzt einen Privatdetektiv? Werden Sie von dem Schwein etwa erpresst? Einstein ist entführt worden. Haben sich die Entführer schon bei Ihnen gemeldet? Nein. Ich vermute aber, dass einer der anderen Bauern im Dorf dahinter steckt. Einstein war drauf und dran, berühmt zu werden. Er erzählte, dass im Dorf alle neidisch seien auf das Schwein, das er da habe. Wir tranken einige Tassen Kaffee. Der Bauer schenkte ein wenig Schnaps in die Tassen. Es schmeckte nicht übel. Der Tag schien doch noch einen angenehmen Verlauf zu nehmen. Später zog er eine Tonbandkassette hervor und steckte sie in den Rekorder, der bei mir im Büro herumstand. Komm, komm, sag was, Einstein. Wie geht es dir heute? Verblüffend. Kann das Schwein auch ganze Sätze formulieren? Selbstverständlich. Hier zum Beispiel. Einstein spricht den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ganz erstaunlich. Mir scheint nur, Ihr Schwein hat einen kleinen Sprachfehler. Ich glaube, Einstein lispelt ein wenig. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, ob ich Einstein nicht zu einem Logopäden schicken soll. Warten Sie. Hier ist es. Einstein kann nämlich auch zählen. Eins, zwei, drei. Wirklich verblüffend. Nehmen Sie den Fall an? Ich nahm den Fall an. So viel Schwein an einem einzigen Tag hat unser Eins selten. Zwar hatte ich einige Bedenken klimatischer Natur, schließlich ist sich unser Eins frische Landluft nicht mehr gewohnt. Doch ich beschloss, genügend Zigaretten mitzunehmen, um die ungewohnte Atmosphäre heil zu überstehen. Ich versuchte natürlich, mich nicht sofort als Städter bemerkbar zu machen. Hoch auf dem gelben Wagen saß ich beim Schwager vorn. Lustig traben die Rosse. Hey, du. Hinten Schmidt. Meinen Sie mich? Na klar. Hörst du auch so einen Bullen? Wie bitte? Sehe ich etwa so aus? Nee, eigentlich eher wie ein Hornochse. Und ich dachte immer, auf dem Land sei alles noch viel freundlicher. Oh Scheiße, da kommt schon wieder so ein Bulle. Verzisch mich lieber. Na, dann zischen Sie mal schön. Hoch auf dem gelben Wagen. Hey, Sie! Meinen Sie mich? Aber das ist doch Maloney. Eigentlich logisch, dass Sie hier sind. Schau her, der gute alte Polizist. Hat man Sie endlich zum freiwilligen Landdienst abkommandiert? Freiwillig ist gut. Da drüben im Wald liegt eine Leiche. Doch nicht etwa ein Schwein? Ein ziemlich armes Schwein. Ist ermordet worden. Mit einer Mistgabel erstochen. Muss schon ein paar Stunden her sein. Der Mann wurde ziemlich übel zugerichtet. Möchten Sie die Leiche sehen? Nein, danke. Ihr Anblick ist schon unansehnlich genug. Was machen Sie überhaupt hier, Maloney? Na, was wohl. Ich wollte bloß mal wieder ein paar glückliche Kühe und andere Rindviecher sehen. Und was sehe ich? Sie. Ist doch erstaunlich, was für seltene Abarten von Primaten man hier noch bestaunen kann. Vielleicht interessiert es Sie, zu welcher Abart die Leiche gehört. Ach, wissen Sie, Leichen haben doch alle etwas gemeinsam. Sie liegen rum und sind meist gekrümmt wie ein Fragezeichen. Und unser Eins soll sie dann wieder gerade biegen. Der Mann hieß Roland Lüscher und war Journalist, hatte Fotoapparat, Diktiergerät und Laptop dabei. War wohl beruflich unterwegs. Ach, wissen Sie, Journalisten sind immer beruflich unterwegs. Liegt wohl daran, dass sie nie einen anständigen Beruf gelernt haben. Deshalb machen sie das Unterwegssein zum Beruf. Ist doch schon seltsam. In dieser Gegend hat es noch nie einen Mord gegeben. Muss wohl an Ihrer Aura liegen, Maloney. Lassen Sie meine Aura aus dem Spiel, sonst gibt es gleich was auf den Solarplexus. Sie werden doch wohl nicht einen Beamten bedrohen, Maloney. Wir unterhielten uns noch ein wenig, dann ging jeder seines Weges und die führten beide nicht nach Rom. Der Polizist landete in einem geheizten Büro und ich in einem kalten Schweinestall. Ich versuchte es mit einem sanften Verhör. Hat von euch jemand Einstein gesehen? Du da in der Ecke! Noch nie was von Einstein gehört? Hey, Sie! Was machen Sie da mit meinem Schweinen, Sie Schwein? Keine Panik. Ich habe mich bloß ein wenig mit den Tieren unterhalten. Gehören Sie etwa auch zu diesen Spinnern, die glauben, dass Schweine sprechen können? Wieso? Gibt es noch andere, die das glauben? Natürlich! Der Moser, der hat ein Schwein, nennt es Einstein und behauptet, dass es sprechen kann. Heute in der Früh war einer von der Presse da, der wollte wissen, was ich davon halte. Und? Was halten Sie davon? Natürlich nichts. Ist doch völliger Schmarrn. Wenn Sie mich fragen, hat der Moser nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mit so einem Schwein kann man aber ganz schön berühmt werden. Und in der Klapsmühle landen. Sprechende Schweine. Heute kann man mit jedem Schmarrn Geld verdienen. Nur arbeiten, das lohnt sich nicht mehr. Was machen Sie denn so? Beruflich, meine ich. Privatdetektiv. Ja, mit dem Schmarrn kann man auch schön Geld verdienen. Wir hörten beide noch ein wenig den Schweinen zu, ohne dabei gescheitert zu werden. Mir wurde schon langsam übel von der guten Luft. Es war höchste Zeit, wieder in die Stadt zurückzufahren. Ich ging zu Sam und aß ein Steak. Danach ging ich in mein Büro. Eine junge Frau saß artig auf einem Stuhl und begrüßte mich freundlich. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Zigarette anbieten. Danke, ich rauche nicht. Ja, ja, die jungen Leute heutzutage leben gesund. Mens sane in corpore sane, wie die Lateiner schon sagten, lauter Sahne im Körper und auch im Geist. Unser Eins weiß wenigstens noch, weshalb wir immer höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen. Ich komme wegen meinem Vater. Moser ist mein Name, Vreni Moser. Mein Vater hat Sie beauftragt, sein Schwein zu suchen. Ich möchte, dass Sie den Fall abschließen. So, so. Und wer bezahlt dann meine Krankenkasse? Ich werde Sie bezahlen. Genügend 1000? Nicht übel. Aber mein linkes Knie sagt mir, wenn jemand 1000 bietet, sind auch 2000 herauszuholen. Also gut, 2000. Tja, und mein rechtes Knie sagt mir, wenn jemand so großzügig ist, muss etwas faul an der Sache sein. Nun, ich möchte meinem Vater nur Unannehmlichkeiten ersparen. Mein Vater hat nämlich psychische Probleme. Sie glauben also auch, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat? Ich glaube, dass er das Schwein selber hat verschwinden lassen, um sich nicht zu blamieren, wenn die Presse die Geschichte mit dem sprechenden Schwein publizieren möchte. Einstein kann nämlich gar nicht sprechen. Und deshalb hat Ihr Vater auch den Journalisten mit der Mistgabel ermordet, damit er sich nicht blamiert. Das habe ich nicht behauptet. Wäre auch ein ziemlich seltsames Motiv. Mein Vater ist nicht ganz normal. Und bei diesen Leuten weiß man nie, wie sie reagieren. Maloney? Ich bin es, Moser. Einstein ist wieder aufgetaucht. Dann ist hier alles bestens. Eben nicht. Einstein hat einen Schock erlitten. Er kann nicht mehr sprechen. Der Fall hatte also eine überraschende Wende genommen. Ich beschloss, dem Bauern Moser einen Besuch abzustatten. Seine Tochter begleitete mich. Unterwegs versuchte sie mich wortstark davon zu überzeugen, dass ihr Vater ein Verrückter sei. Ich hörte nur mit einem Ohr hin, dem linken, auf dem ich sowieso nicht mehr sonderlich gut höre. Der Bauer empfing uns in seinem Haus. Einstein war auch zugegen. Sehen Sie, das arme Schwein ist ganz verstört. Es hat noch kein Wort gesagt. Aber Vater, das Schwein kann doch gar nicht sprechen. Einstein ist wesentlich intelligenter, als du es bist. Im Gegensatz zu dir verdient Einstein Geld. Du machst bloß Schulden. Ich glaube kaum, dass das den Herrn Maloney interessiert. Ach, wissen Sie, mich interessiert alles, was mit Geld zu tun hat. In meinem Beruf gibt es zwei Grundregeln. Erstens, cherchez la femme. Zweitens, cherchez la portemonnaie. Bei meiner Tochter werden Sie nicht sehr viel finden im Portemonnaie. Außer wenn sie gerade wieder mal bei mir war und gebettelt hat. Ich habe noch nie gebettelt. Sag doch mal dem Herrn Maloney, wem du alles Geld verschenkst. Allen, die ich mag. Deshalb kriegst du so wenig ab. Ich werde auch dem Herrn Maloney das Honorar verdoppeln. Sehen Sie? Er ist total verrückt. Wieso? Ich finde das ganz vernünftig. Einstein, sag doch auch etwas. Lass doch diese Speckschwarte aus dem Spiel. Die beiden stritten noch ein wenig. Ich verabschiedete mich und besuchte noch einmal den Nachbarbauern. Er war draußen und redete gerade auf den Esel ein. Sag doch mal nein, verstehst du? Nein, nicht immer ja. Nein, nein. Vielleicht sollten Sie es mal auf Spanisch versuchen. Ach, Sie sind es. Sie dürfen jetzt nicht glauben, dass ich auf den Schmarren reingefallen bin. Aber wissen Sie, probieren schadet ja nichts. Das Schwein vom Bauern Moser hat das Sprechen verlernt. Das überrascht mich nicht. Vielleicht hat seine Tochter ja tatsächlich recht und man sollte den Moser entmündigen. Was denn? Vreni Moser will ihren Vater entmündigen? Ja, sie hat mich auch schon gefragt, ob ich vor Gericht bezeugen würde, dass der Moser nicht mehr richtig tickt. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Meine Hühner werden immer so undiszipliniert, wenn mal eine Stunde ausfällt. Was denn? Sie bringen Ihren Hühnern das Sprechen bei? Das ist doch ein Schmarrn. Tiere können nicht sprechen. Nein, nein, meinen Hühnern bringe ich das Singen bei. Sie haben schon erstaunliche Fortschritte gemacht. Möchten Sie mal hören? Nein, nein, danke. Ich bin unmusikalisch. Das waren meine Hühner auch. Aber in ein paar Monaten werde ich auf Tournee gehen. The Singing Chickens. Das klingt doch gut, oder? Ich ließ den Maestro bei seinen Hühnern. Auf dem Land war es auch nicht mehr so, wie wir Städter uns das in unseren Aussteigeträumen so vorstellten. Es war an der Zeit, den Fall abzuschließen. Schließlich hat unsereins nichts verloren zwischen Kuhfladen und überdüngten Böden. Ich ging zurück in mein Büro. Dann suchte ich mir die Adresse von Vreni Moser heraus. Sie wohnte in einer Wohngemeinschaft. Wir setzten uns in die Küche. Aus den Zimmern war Babygeschrei zu hören. Entschuldigen Sie bitte das Durcheinander hier. Ach, wissen Sie, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Da habe ich auch mit anderen Leuten zusammen gewohnt. Vermutlich rührt aus dieser Zeit meine Skepsis, was zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Kann ich gut verstehen. Ich werde mir demnächst auch eine eigene Wohnung suchen. Manchmal ist es wirklich kaum zum Aushalten. Vielleicht wird es Ihnen tatsächlich gelingen, Ihren Vater zu entmündigen. Nur werden Sie nicht viel davon haben, wenn Sie im Gefängnis sitzen. Aber wer... Es war Notwehr. Nein, es war im Affekt. Nein, noch viel besser. Es war eine affektive Notwehr. Ich... Sie haben Einstein entführt. Ich wollte doch bloß... Mein Vater... Es ging mir nicht nur um das Geld. Nein, nein. Vermutlich hatten Sie auch das Wohl der Menschheit vor Augen. Wie haben Sie es geschafft, Einstein zum Schweigen zu bringen? Ich habe ihm einen Videofilm über einen Schlachthof vorgeführt. Danach wurde das Schwein ganz ruhig. hat sich wohl ein Trauma eingefangen. Und den Journalisten haben sie getötet, weil er drauf und dran war, ihren Vater und Einstein groß herauszubringen. Das können Sie nicht beweisen. Ach, wissen Sie, irgendwann wird auch die Polizei zu diesem Schluss kommen. Und die finden dann immer irgendwelche Beweise. Heutzutage genügt ein Haar, einige Stofffasern, ein bisschen Blut oder Samen. Samen? Zugegeben, Samen werden Sie wohl kaum verspritzt haben. Auch wenn man da heutzutage auch nicht mehr so sicher sein kann. Sprechende Schweine, singende Hühner, wer weiß, was als nächstes auf uns zukommt. Würden Sie jetzt die Polizei rufen? Ich tat ihr den Gefallen und rief in der Küche einige Male nach der Polizei. Aber die kam nicht. Dann ging ich wieder in mein Büro. Unser Eins könnte auch eine größere Wohnung vertragen, aber ich hatte niemanden, den ich entmündigen konnte. Und meine Kaffeemaschine würde sich wohl kaum zum Singen eignen, auch wenn The Singing Espressos ein ganz hübscher Bandname wäre. Ich machte es mir wieder unter meinem Schreibtisch bequem, als das Telefon klingelte. Maloney! Hallo? Das war Einstein. Er spricht wieder. Interessant. Habe leider nicht verstanden, was der gute Einstein dem guten Maloney mitteilen möchte. Einstein sagte, Maloney ist ein richtiges Schwein. Ich werde mich daran erinnern, wenn ich demnächst ein Schweinesteak esse. Das war ein Kompliment, Maloney. Ja, ja, auf dieser Welt ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Roten sind nicht mehr rot und die Schweine sind keine Schweine. Genau so ist es.